Nach der traditionellen Vorstellung von der Evolution des Menschen entstanden unsere Vorfahren zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort und in einer bestimmten Population in Afrika. In den 1980er Jahren entwickelte man auf Basis genetischer Unterschiede in den Mitochondrien heutiger Menschen. Mitochondrien sind kleine Organellen in unseren Zellen, die nur in der mütterlichen Linie vererbt werden, einen Stammbaum, in dem alle heute lebenden Menschen auf eine einzige Population oder sogar nur auf eine einzige weibliche Person zurückgeführt werden. Diese Eva der Mitochondrien lebte vor 200.000 bis 140.000 Jahren in Afrika. In jüngerer Zeit hat man mit modernen statistischen Methoden und genetischen Sequenzanalysen die Variationsbreite im gesamten Genom des Menschen analysiert und so verfeinerte Modelle entwickelt. Die Grundprinzipien bleiben aber die gleichen. Man kann die gesamte Variationsbreite der DNA heutiger Menschengruppen in einem einfachen, baumähnlichen Schema unterbringen, das rückwärts auf einen einzigen Punkt in Raum und Zeit hinausläuft. An diesem Punkt entstand demnach unsere Spezies und begann sich auseinander zu entwickeln, während sie sich über Afrika und die ganze Welt verbreitete. Mehrere neuere Studien deuten auf Gruppen der Khoisan hin, die unter allen heutigen Menschengruppen die vielgestaltigsten Genome besitzen. Demnach liegt die Vermutung nahe, dass die Populationen des Homo sapiens vor 300.000 bis 150.000 Jahren im südlichen Teil des Kontinents entstanden und sich dann auseinanderentwickelten. Wie allerdings in den letzten Jahren deutlich geworden ist, müssen genetische Modelle für den Ursprung unserer Spezies weitaus komplizierter sein. Heute wissen wir, dass der Homo sapiens sich mit den Neandertalern und einer zweiten Menschengruppe, den eng mit ihnen verwandten Denisova-Menschen, kreuzte. Der Name erinnert an die Höhlen in Sibirien, in der die ersten Fossilien gefunden wurden und die ihrerseits nach dem einstmals dort lebenden Einsiedler Denis benannt ist. Aber vielleicht war sogar noch eine dritte Form von Homininen im Spiel. Und nicht nur das. Diese Homininen brachten fruchtbare Nachkommen hervor, was den traditionellen Artbegriff in Frage stellt, und hinterließen so ihre Spuren in der genetischen Ausstattung der heutigen Mitglieder unserer Spezies. Außerdem konnte man nur aus einem einzigen fossilen Individuum aus dem Afrika des Pleistozäns überhaupt DNA gewinnen, weil warmes Klima ganz allgemein den Abbau sehr alter organischer Moleküle begünstigt. Darüber hinaus sind Museumskuratoren, Archäologen und Paläoanthropologen verständlicherweise bemüht, ihren begrenzten Fossilienbestand vor Analysen zu schützen, die mit der Zerstörung des Materials verbunden sind, und stehen deshalb der Anwendung solcher Methoden zurückhaltend gegenüber. Da uns die heutige DNA angesichts einer langen Geschichte von Wanderungsbewegungen zwischen verschiedenen Regionen und der Wechselbeziehungen zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen keine zuverlässigen Aussagen über die geografische Verteilung früherer Populationen erlaubt, ist es ohne die Analyse alter DNA nahezu unmöglich, anhand der modernen DNA rückwärts zu lesen und mit einer gewissen Genauigkeit räumliche oder zeitliche Angaben über den Ursprung des Menschen zu machen. Deshalb haben sich Paläoanthropologen und Archäologen bemüht, etwas besonders Greifbares als die DNA in die Hand zu bekommen und daran Ort und Zeit der Entstehung von Menschen festzuklopfen. Fossilien. Wie bei den DNA-Analysen, so versuchte man auch hier wie besessen, das älteste Beispiel für irgendetwas zu finden, um so einer neuen Region den Spitzenplatz in der Geschichte über die Ursprünge des Menschen zuweisen zu können.